Erst wenn ein Mitglied der Gemeinde einen Fehler begeht, sollt ihr ihn mit Sanftmut korrigieren, wobei ihr vorsichtig sein müsst, damit ihr nicht selbst in Versuchung geratet. Zweiter, ihr sollt einander helfen, die Lasten des Lebens zu tragen, weil ihr auf diese Weise das Gesetz von Christus erfüllt. Dritter, wenn jemand denkt, dass er besonders wichtig sei, obwohl das gar nicht stimmt, dann betrügt er sich nur selbst. Rasse 4. Jeder Mensch sollte sein eigenes Handeln genau prüfen, damit er sich über seine eigenen Fortschritte freuen kann, ohne sich ständig mit anderen zu vergleichen. Fünfter, das ist wichtig, weil am Ende jeder Mensch für seine eigene Last und seine eigenen Taten verantwortlich ist. Sechster, wer im Wort Gottes unterrichtet wird, sollte alles Gute, das er besitzt, mit seinem Lehrer teilen. Siebter, lasst euch nicht täuschen, denn man kann Gott nicht betrügen, da ein Mensch genau das ernten wird, was er vorher gesät hat. Achter, wer nur für seine menschlichen Wünsche lebt, wird Zerstörung ernten, während derjenige, der nach dem Geist lebt, vom Geist das ewige Leben erhalten wird. Neunter, wir sollten nicht müde werden, Gutes zu tun, weil wir zur richtigen Zeit die Belohnung ernten werden, sofern wir vorher nicht aufgeben. Zehnter, solange wir also die Gelegenheit dazu haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun, wobei wir besonders an unsere Glaubensgeschwister denken sollten. Elfter, schaut euch an, mit was für großen Buchstaben ich diesen Brief jetzt mit meiner eigenen Hand für euch schreibe. Zwölfter, diejenigen, die euch zur Beschneidung zwingen wollen, tun dies nur für ihr Ansehen, damit sie wegen des Kreuzes von Christus keine Verfolgung erleiden müssen. 13. Sogar die Leute, die sich beschneiden lassen, halten das Gesetz selbst nicht ein, sondern sie wollen euch nur zur Beschneidung drängen, damit sie mit eurem Körper prahlen können. 14. Ich möchte mich jedoch niemals mit etwas anderem rühmen als mit dem Kreuz unseres Herrn Jesus Christus, durch den die Welt für mich gestorben ist. 15. Es spielt keine Rolle, ob jemand beschnitten ist oder nicht, weil es in Wirklichkeit nur darauf ankommt, dass man durch Gott ein neuer Mensch geworden ist. 16. Über alle Menschen, die nach diesem Grundsatz leben, soll Frieden und Barmherzigkeit kommen, so wie über das ganze Volk Gottes. 17. In Zukunft soll mir niemand mehr Schwierigkeiten bereiten, da ich die Narben von Jesus als Zeichen an meinem eigenen Körper trage. 18. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist, liebe Brüder, Amen.